Geh deinen Weg, geh ohne mich. Auf der Straße nach Süden, ich vermisse dich. In meinem Herzen ist noch Platz für dich. Glaube mir, ich liebe dich. Blick zu den Sternen, blick zu dem Mond. Glaub an die Hoffnung, aber ohne Hohn. Glaub an die Zukunft, fühle den Schmerz. Öffne die Türe in deinem Herz. Vermiss deine Augen, vermiss deinen Mund. Vermiss deine Nähe, vermiss dich so. Jeden Tag wird schlimmer, jeder Tag ist grau. Ohne dich fühle ich mich einsam und allein. Blick zu den Sternen, blick zu dem Mond. Fühlst du meinen Schmerz? Ich fühle ihn schon. So viele Jahre ohne dich. Glaube mir, ich liebe dich. Vermiss deine Nähe, vermiss deinen Mund. Fühlst du den Schmerz? Ich fühle ihn schon. Ohne dich ist schwer, ohne dich ist doof. Aber ohne dich schaffe ich es um. Bitte glaube mir, bitte glaube mir. In meinem Herzen ist noch Platz für dich. Vermiss die Zeit, vermiss die Zeit. Wann vergeht der Schmerz? Wann ist's soweit? Hab so viele mit dir erlebt. Doch nun ist es zu spät. Blick zu den Sternen, blick zu dem Mond. Spürst du den Schmerz? Ich fühl ihn schon. Ich fühl ihn schon. Ich fühl ihn schon.